ich da gerade, also ich sehe das absolut gar nicht, weil ich denke halt, dass es gerade, also ich meine, es ist ja nicht so, dass es gar keine Führer gibt. Also sag jetzt mir einen Namen, wenn du... Die Gruppierungen, die im Iran momentan aktiv sind und auf die Straßen gehen und das Ganze organisieren auch, die haben ihr eigenes Netzwerk. Und dort gibt es natürlich die ein oder zwei Schlüsselfiguren, die die Netzwerke miteinander verbinden oder das, diesen ganzen gesamten Kontakt aufrechterhalten. Und genau das, man muss einfach diese Bewegung jetzt, die versucht einfach genau diese gesamten letzten 31 Jahre einfach umzuwandeln. Und das ist genauso, womit ist das erste schiefgelaufen damals, indem wir uns einem einzigen Führer angeschlossen haben, eine einzige Farbe angenommen haben und einen einzigen Leitsatz hatten. Und das ist das, genau diese Fehler möchten die, gerade die junge Bevölkerung, die man gerade mal auch mal erwähnen muss, dass der Iran 70% der Bevölkerung des Irans unter 30 Jahren ist und davon nochmal 60% noch unter 28 Jahre ist. Das muss man halt bedenken. Und genau diese Jugendlichen, die wollen gerade diese ganzen Fehler nicht begehen. Und im Endeffekt wird einfach Schritt für Schritt gegangen. Und das war der Fehler, den man damals nicht mehr gemacht hat. Man ist ein paar Schritte gegangen, aber dann trotzdem, wo man halt gerochen hat, da kann sich was ändern, hat man alles direkt runtergerissen. Und das will man heute auch nicht machen. Insofern ist auch der Aspekt dann natürlich sehr, sehr richtig, dass Mousavi und Karoubi im Augenblick so weit vorgeschoben werden, bis es geht, bis die es sich auch noch sozusagen zutrauen selbst. Bisher sind sie ja noch nicht ganz abgesprungen, obwohl schon mal mehrere Bemerkungen kamen. Zum Beispiel Karoubi hat sich schon geäußert, dass ein Sturz des Regimes unmöglich ist, oder Mousavi auch schon einen offenen Brief an alle exillebenden Iraner gerichtet hat, dass wenn sie nicht gegen, also nicht für die Islamische Republik sind, sich komplett abwenden sollten und zurücktreten sollten von dieser Bewegung und sie sozusagen ihren Kampf selber bestehen und betreten lassen. Und deswegen, das ist also das Volk, es gab auch im Iran selbst, gab es den, die Parole, wo es heißt, Mousavi Bahanas Kulle Nizam Nishanas. Das heißt, das ist im Endeffekt, wenn man es so übersetzen möchte, heißt es, Mousavi ist nur ein Vorwand. Das gesamte System ist das verbrecherische System. Ja? Also das System muss weg, sozusagen. Ja? Also ein Mousavi wird das nicht ändern. Aber das ist gerade auch das, was wir erwarten können, was sowieso nicht passieren wird, dass ein Mousavi jetzt doch irgendwie noch eine Präsidentschaft oder irgendeine Wahl annulliert wird oder sowas, nachdem es international, gerade wegen dem Atomdebatte, in dem man sich sowieso mit den Menschen, also mit den Vertretern dieser Regierung zusammengesetzt hat. Und insofern ist es dann wohl lediglich wohl eher egal, ob man jetzt über Atom diskutiert oder über Menschenrechte, weil man sowieso sich an einen Tisch setzen will. Ja. Insofern hat man die als Verhandlungspartner akzeptiert auch und den Staat Iran, also den islamischen Staat Iran legitimiert. Und insofern muss man halt auch sehen, dass, wie gesagt, also es bringt nichts, wenn man jetzt sagt, diese Bewegung muss einen Anführer haben, sonst passiert dann nichts. Ich glaube, gerade wenn zu überfrüht ein Anführer da reinkommt, und ich glaube, es hat jede, es gab keine Revolution, glaube ich, wo einer auf einmal hergekommen ist, gesagt hat, Leute, ich bin der Anführer, auf geht's, machen eine Revolte. Ja. Sondern es hat sich aus der Revolution heraus, hat sich dieser Anführer herauskristallisiert. Und es kann wirklich sehr, sehr gut sein, dass die iranische Bevölkerung genau darauf wartet, bis sich dann sozusagen die jetzigen vorgeschobenen Anführer wie Mousavi oder Karoubi zur Seite oder komplett aus der Szene gewegt haben und dann erst sozusagen sich selbst anfangen, noch anders zu strukturieren oder so. Und das ist, was nämlich die ganze Zeit passiert. Es wird neu strukturiert, man überlegt sich neue Pläne, neue Ideen, wann man wo, wie auf die Straße kommt. Und das ist gerade das Besondere auch wiederum an dieser Bewegung, weil sie einfach so kreativ ist. Ja, es ist eine absolut immens kreative Bewegung und das macht sie so besonders einfach. Und deswegen wird sie auch hoffentlich noch sehr viel länger noch bestehen bleiben. Bis zum Ende. Ja, Sie haben total recht, was Sie gesagt haben. Und, ganz toll, aber natürlich, das wird es niemals so geben, dass eine Führer kommt und sagt, ich bin eure Führer. Weil das Volk Iran hatte einmal diese einzige Führer erlebt und damals heißt der Mann Khomeini und alle linke bis liberale Menschen, säkularen, hinter ihm gelaufen. Natürlich, dieses Volk macht nicht nochmal diese dumme Fehler, dass hinter eine sogenannte Führer läuft. Sie haben total recht, was Sie gesagt haben. stimmt auch, aber ich habe auch nicht gemeint damit. Sehen Sie, sehen wir kurz vor der Wahl der Khatami. Wir wissen, er meinte hier, bewundert der Frauen und ich bewundere auch die Frauen im Iran, aber wir wissen alle, dass die Frauen waren entscheidend, dass Khatami 8 Jahre lang im Amt geblieben ist, weil die Frauen waren diejenigen, die sie ihn gewählt haben. Damals gab es eine unter iranische Frauenbewegung auch dieselbe Diskussion. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass alle iranische Frauenbewegung, der Leute, die da was schreiben und so diskutieren, haben halt alle gesagt, oh, das ist eine wunderbare Frauenbewegung, weil wir keine Führerin haben. Die Frauenbewegung ist horizontal und nicht was weiß ich. Und das war eben Fehler. Das war eben Fehler, weil jeder, Entschuldigung meine Ausdrucksweise, aber jeder Arschloch, der kam und sagte, ja, Frauen, natürlich werde ich Rechte geben und so weiter, wurde von dieser Frauen gewählt. Also Khatami wurde von diesen gleichen Frauen gewählt und an der Macht gebracht. Und wir haben gesehen, die Politik mit Khatami, was für eine Politik, 8 Jahre lang Unterdrückung iranischer Bevölkerung und nichts gebracht. Ich meine, ich habe als Führer, als ich gesagt habe, wir brauchen eine Führer, meinte ich nicht irgendeine Person hier. Sehen Sie, genau vor 22. Bahman, dieser Jahresrevolution, was hatte stattgefunden, meine Lieben? Man hat die Reformisten im Ausland oder Herr Karubi und Herr Mousavi haben gesagt, wir gehen im Azadi-Platz, wir gehen ohne grüne Zeichen, wir gehen dorthin und wir werden keine Parole geben, wo Islamisten sich beschweren und eine Ding geben, damit uns unter Druck werden. Er hatte die grüne Bewegung eigentlich verkauft. Ja, ja, man demonstriert für das Regime auf einmal. Ja. Und das ist das Problem, meine Liebe. Das ist das Problem. Wir müssen, ich meine nicht eine Führer. Es wird es niemals so weit kommen. Kommunisten müssen dabei sein. Volksmujahedin muss dabei sein. Monarchisten müssen dabei sein. Sie müssen eine Gemeinschaft hier im Ausland geben, und wirklich tatsächlich zusammensetzen, letztendlich, Katam nochmal, und sagen, in welchem Punkt sind wir, in welche Punkte können wir vereinen uns, und dann können wir diese Bewegung irgendwo in sein Ziel bringen. Das ist mein Problem, dass das nicht bis jetzt erreicht wurde. Das ist, ja, wir sind im Exil. Ja, Khomeini war, Entschuldigung, damals war auch im Exil. Es kommt nicht, ich bin nicht die Meinung, dass von Iran, du hast es sehr, sehr wohl recht gehabt, als du gesagt hast, oder du hast recht gehabt, als du gesagt hast, die Bewegung muss diese so weit diese Mousavi und Karubi rüberschieben, damit an ihr Ziel kommen. Irgendwo muss diese Bewegung erstmal ankommen. Und jetzt ist vor uns Chashambesuri, ne, die Feuerfest der iranische, und man sagt, bis jetzt war die Bewegung immer reagiert auf den Tagen der Revolution, der Besatzung der amerikanischen Botschaft, war fantastisch, der Al-Quds-Tag war fantastisch, 22. Bahman, die Tag der Revolution war Katastrophe und wurde sehr viele Iraner, sehr viele grüne Bewegungen sind enttäuscht von das, was sie da geleistet haben, aber jetzt ist Chashambesuri oder Feuerfest ist ein iranischer Tag. Das hat nicht mit Regime zu tun. Das ist der Tag des Volkes. Und sehen wir, was da los wird. Und ich hoffe, dass Iraner jetzt sehr harte Parolen von sich geben und sehr radikal, die ganze radikalisiert sich. Und, aber ich bin die Meinung wirklich, die Führer muss man im Ausland suchen und nicht im Innen, nicht bei Regime. Gut, feuerfest, da kann man ja, ist eine gute Gelegenheit, um ein paar Sachen anzuzünden. Ja. Das war schon immer. Da haben wir noch eine Wortmeldung übrigens. Ja, wir haben noch diese Wortmeldung die ganze Zeit. Und ich denke, aber bitte nicht so lang wie vorhin, weil wir müssen versuchen, es zusammenzufassen. Fangen wir mal an.